Nimm den Pilz an der Wand, die fragt sich nicht mehr weg. Den Restmüll sammel ich in meiner Jacke. Dann sind wenigstens die Taschen voll, aber riechen tut es kacke. Ich danke dir! Die Waschmaschine muss sich langsam melden. Und für meinen Vermieter will ich nicht gerade zu den Helden. Auf seinem Konto kann er meine Miete nicht mehr finden. Ich glaube, er wünscht sich ins Geheim, ich würde bald verschwinden. Findet seinen Ursprung in Hartz IV. Schuld daran, dass ich nach der Scheiße nicht mehr spülen kann. Hartz IV, ich danke dir. Hartz IV, ich danke dir. Wäre St. Pauli längst aufgestiegen und Astra würde man im Sonderangebot kriegen. Man hätte größere Kassen für den Tee in Ostfriesland und in Zelle hätte man alle Spinner längst aus der Stadt verpackt.